alle ließen mich allein. Deshalb suchte ich mir neue. Bin Königin vom Markt, das macht galaktisch großen Spaß. Bin durchs magische Portal bis zum Mars, hier oben geb ich Gas. Ihr setzt mich auf einen Thron, ihr verehrt mich, das kann man sehen. Und ihr behandelt mich königlich, obwohl wir uns